Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Name ist Oliver Gassner und endlich mal wieder ein Video für die Playlist Netzstimmen und so ein bisschen Digital und New Work Kram, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Wir haben heute den Justin Gemeri, so oder? Gemeri? Ja, okay. Absolut. Ja. Den haben wir heute hier. Und Justin, wer bist du und was machst du? Bin erstmal überrascht, Oliver, dass du einer der wenigen bist, die direkt meinen Namen richtig aussprechen. Also Genau, nicht ich bin. Jimmy, oder ist wo kommt der her? Also dein Nein, Name, nicht du. Nein, ich würde nie fragen, woher du kommst. Nur dein ist Name. Justin Gemeri, der Name kommt aus dem Serbischen, wurde ein bisschen eingedeutscht von der Schreibweise her, aber Okay. ist so komplett richtig ausgesprochen worden. Zu deiner Frage, ich bin einer der Gründer, einer der Geschäftsführer von Ekipa, das Ganze jetzt schon seit ziemlich genau 5 Jahren. In 5 Tagen feiern wir Mann, du 5-jähriges. siehst aus, als hättest du gestern Abi gemacht. Das lassen wir mal so stehen. Ich habe Oder? Fredes auch direkt Also. danach gegründet. Und genau, dann mit Ekipa angefangen. Wir sind als dreiköpfiges Team gestartet. Ich bin für alle externen Themen zuständig, habe mittlerweile rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das mache ich jetzt seit 5 Jahren. Genau. Ja, sehr cool. Jetzt ist natürlich total spannend, weil darüber haben wir im vorher, wir verraten nachher, warum wir überhaupt reden, aber da haben wir vorher überhaupt nicht drüber geredet, was ihr macht. Was macht ihr denn? Was macht denn Ekipa? Ja, ist immer eine gute Frage. Wir bezeichnen uns, Achtung, Buzzword, wir bezeichnen Achtung, uns ja, als, das Tesla für Twitter. Nein. nein, wir bezeichnen uns als Open Innovation Inkubator. Das klingt erstmal wie ein wahnsinnig abstraktes Buzzword, was sich dahinter verbirgt. Ja, Ist Bingo, Bingo, ja, genau. erstmal relativ einfach. Wir versuchen großen Unternehmen und großen Organisationen dabei zu helfen, sich nach außen zu öffnen und mit Studierenden, mit Startups und mit Forscherteams an neuen Ideen, an neuen Ansätzen, an neuen Lösungen und somit an neuen Innovationen zu arbeiten, die gesellschaftliche, aber auch wirtschaftliche Herausforderungen tackeln, angehen und überwinden sollen. Und dafür sind wir Netzwerk, sind wir Begleiter, Berater und haben verschiedene Formate, in denen wir genau das tun. Es klingt in der Tat so, als müssten wir beide nach diesem Gespräch nochmal, wenn du dann noch ein paar Minuten hast, nochmal reden, also ja, da rennst du sozusagen offene Türen ein. Also das Thema Open Innovation habe ich auch schon seit Ewigkeiten in meinem Slide Deck, wenn ich Studierenden das Thema Social Media nahebringe, weil ich das eine der spannenderen Dinge finde. Also nicht so, was ist der optimale Zeitpunkt, um bei Instagram zu posten? Das finde ich verhältnismäßig marginal. Weil wenn der Post gut ist, dann kommt der Zug egal zu welcher Uhrzeit wieder, ja. Ja. Aber die Frage, wie kann ich entweder digitale oder natürlich auch andere Tools verwenden, um Innovationen in ein Unternehmen zu bringen und dieses Problem zu lösen? Habe ich denn die Leute, die mein Problem lösen können, auch auf meiner Gehaltsliste? Na, das ist ja, um das jetzt mal so was hätte ich gesagt, meiner Mutter zu erklären, ja, was Open Innovation ist. Also so nach dem Motto, ich bringe Kompetenz in ein Unternehmen von Leuten, die nicht da arbeiten. Ja, genau so Ja? kann man es Ohne zusammenfassen. dass ich jetzt sage, ich heuer jetzt mal irgendeinen Freelancer an, ja, sondern so ein bisschen, wie nennt man das so schön, Schwarmintelligenz. Ja? Ja, Gerade Schwarmintelligenz. heute, ich hatte so ein Unternehmerfrühstück, da haben wir dann über das Buch Schwarmdummheit von Gunter Dück, das haben wir kurz erwähnt am Rande, ist auch sehr empfehlenswert. Ja, also der Schwarm ist nicht immer intelligent, der kann auch mal dumm sein, wie wir beim Blick manchmal in die Zeitung oder aus dem Fenster erkennen können. Aber kannst du ein bisschen genauer erzählen, wie ihr das macht? Sehr Also gerne. wie, so ich bin jetzt ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, trotzdem noch Mittelständler. Ich mache irgendwas mit Automobilzulieferung und sehe, dass das mittelfristig schwierig wird, irgendwem einen Vergaser oder irgendwas zu verkaufen, was mit einem Verbrenner zu tun hat. Ja. Benzintanks brauche ich auch noch und sonst irgendwas. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich Innovation brauche. Wie gehen wir das an? Ich versuche mal sehr nah an deinem Beispiel zu bleiben, weil wir Ja, tatsächlich in dem bitte. Umfeld, tatsächlich in dem Umfeld mal ein spannendes Projekt gemacht haben. Und zwar mit einem Okay. Automobilzulieferer, den ich namentlich nicht erwähnen darf, Nein. aber war. Aber bei den paar Tausend, die da in Frage Kann man kommen. sich vielleicht denken, wer es war. Der Automobilzulieferer, den ich beschreibe, mit dem wir zusammengearbeitet haben, der produziert unter anderem Batteriegehäuse für Elektroautos. Also das, was um die Batterie eines Autos herum gebaut wird, sodass die Batterie stabil im Auto sitzt, nicht beschädigt werden kann. Da hat sich dieses Unternehmen unter anderem darauf spezialisiert und suchte dort nach Innovationen rund um die Instandhaltung des Gehäuses und der Batterie, rund um das Thema Nachhaltigkeit, wie man nachhaltigere Materialien in der Produktion der Gehäuse verwenden kann und, und. Ja, und kam auf uns zu. Und wie wir normalerweise vorgehen, ist, dass wir dieses Thema erstmal von Grund auf gemeinsam verstehen und uns anschauen, wo steht ihr aktuell? Was sind eure Anforderungen? Wonach sucht ihr? Welche Kompetenzen benötigen denn Menschen, damit sie dort spannende neue Lösungen entwickeln können? Und in dem Fall war das tatsächlich recht interdisziplinär. Ja, wir haben natürlich Werkstoffthemen, wenn es um die Materialien geht. Ja. Wir haben Produktionsthemen, wenn es um die Wartungs- und Reparaturprozesse geht. Und haben dort erstmal so ein Setup, so eine Art Assessment gemacht, wo wir uns dieses Thema im Detail angeschaut haben. Und was wir dann machen, und ich glaube, da wird es dann spannend, ist, dass wir uns über die Jahre hinweg ein Netzwerk, ein Ökosystem, könnte man sagen, aufgebaut haben, aus über 130 Universitäten, Hochschulen, Forschungseinrichtungen in unterschiedlichsten Ländern. Ja, und dann über dieses Ökosystem und natürlich auch über digitale Kanäle wie LinkedIn, wie auch Social Media tatsächlich, schauen, welche Menschen können wir denn damit erreichen, um möglichst viele, möglichst passende Innovatoren für dieses Projekt zu gewinnen, die wir auf unsere Plattform holen, wo dieses Projekt veröffentlicht wurde, und dann darin begleiten, methodisch neue Lösungen dafür zu entwickeln. Die vielversprechendsten dieser Teilnehmenden, die bringen wir dann mit den Unternehmen zusammen. Da gab es dann vier Teams, die mit dem Unternehmen gemeinsam erste Lösungen auch in der Produktion tatsächlich vertestet, verprobt haben, das schon ersten Kunden, also den Automobilherstellern, vorgestellt wurde und dann die besten Lösungen es in die Umsetzung geschafft haben. Es ist also ein mehrstufiger Prozess, wo wir natürlich vernetzen, wo wir aber auch organisatorisch und methodisch begleiten, von dem Verständnis über das eigentliche Problem, über die Suche der passenden Menschen, bis hin zu ersten Pilotprojekten und bis zu einer Umsetzung der letztendlichen Lösung da. Vielleicht sollte man mal kurz erwähnen, dass dieses Open Innovation Zeug, ja, logisch, das ist nicht auf eurem Mist gewachsen, aber dass es so Unternehmen wie Procter & Gamble, ja, die wir als, keine Ahnung, was machen die, Pampers und Valensina Apfelsaft, Orangensaft und weiß der Geier was und Fleckentferner und so Kram, also zum Beispiel Procter & Gamble hat da eine riesen Open Innovation Plattform im Netz stehen. Die müssen natürlich jetzt nicht die Leute vielleicht einzeln dahin suchen, sondern die sind so bekannt, dass da die Leute von selber kommen. Und ich sage jetzt mal, wenn die jetzt sagen, so, ich brauche jetzt ein, was weiß ich, es gibt eine neue Art Tinte und ich brauche irgendeinen Fleckentferner, der diese Tinte wegmacht, dann hauen die das da rein und irgendeine Chemie-Diplomarbeit auf diesem Planeten hat wahrscheinlich genau dieses Problem entweder ähnlich oder in der Tat gelöst und der kommt dann und sagt, hey, ich habe hier die Lösung, was zahlt ihr? Also um das jetzt mal zu vereinfachen, ne? Ja. Und so weiter. Also das ist jetzt nicht, und das gibt es schon seit, keine Ahnung, also seit über 10 Jahren. Ja? Absolut. Also ich habe das jetzt auch schon ewig, das gerade im Vorgespräch gesagt, dass wir wie immer kurz gehalten haben, aber das habe ich sogar in den Slide-Decks für meine Studis drin. Ja, ja, nee, ich glaube, alle gesagt, nicht im Vorgespräch, genau. Ja, siehst du, das ist das Problem mit Vorgesprächen. Gut, das sollte man vielleicht kurz erwähnen, ja, dass es also solche Plattformen gibt. Was würdest du jetzt sagen, was ist da jetzt eure Spezialität? Was unterscheidet euch von anderen Plattformen? Weil es gibt ja auch Plattformen, die das auch als Dienstleistung anbieten, ne? Was unterscheidet euch da entsprechend? Ja. Ich glaube, und darauf wollte ich auch gerade hinaus, ich glaube, wenn man sich anschaut, wo Open Innovation herkommt, dann war es in den vergangenen Jahren häufig so, dass man unter Open Innovation vor allem dieses klassische Crowdsourcing verstanden hat, ne? Schwarmintelligenz, man hat ein Problem, man hat eine Fragestellung, dann gibt es irgendwie eine Art von Crowd, registrierte Nutzer auf Plattformen beispielsweise, dort postet man dann ein Problem rein und dann hofft man, dass im besten Fall es jemanden in dieser Crowd gibt, der sich dann meldet und sagt, hier, ich habe hier daran gearbeitet in meiner Diplomarbeit oder ich habe ein Produkt, was genau dazu passt oder eine Idee, eine Lösung. Und dann hat man quasi eine Art Matchmaking. Wir verstehen uns nicht als Plattform, weil wir über die Jahre gelernt haben, dass ein reines Vernetzen, ein reines Zusammenbringen häufig nicht ausreicht, damit Innovationen es auch in die Umsetzung schaffen. Ne? Weil wenn ich sage, ich habe hier einen großen Konzern, wie beispielsweise auch BMW oder Bosch oder Samsung, mit denen wir relativ viel machen. Und dann habe ich ein Team aus Studierenden oder habe ein junges Startup und ich vernetze die einfach nur. Die Welten sind zu unterschiedlich. Das reine Vernetzen führt nicht zu einer Lösung, sondern das führt ganz häufig zu Ideen, die in Schubladen verschwinden. Und deswegen gehen wir als Equipa zwei, drei Schritte weiter und versuchen, und daher auch dann der Inkubatorbegriff in unserer eigenen Beschreibung, versuchen Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen diese beiden Seiten möglichst effektiv zusammenarbeiten können. Dazu gehören rechtliche Rahmenbedingungen, dazu gehören kommerzielle Rahmenbedingungen, dazu gehört ein Prozess, den wir begleiten, wo nach und nach Lösungen einen höheren Reifegrad erreichen, vertestet werden, verprobt werden, um dann wirklich eine Chance zu haben, am Ende nicht nur Ideen zu generieren, die wie gesagt in Schubladen verschwinden, sondern Lösungen zu haben und zwei Seiten zu haben, die ein gemeinschaftliches Interesse mitbringen, diese auch in die Umsetzung zu bringen. Und ich glaube, da vernetzen wir eben nicht nur, sondern begleiten auch und schaffen genau diesen Rahmen. Und ich glaube, da unterscheiden wir uns auch von diesen klassischen Open Innovation Plattformen, wie man sie vielleicht auch kennt. Also die rein digital sind, sondern ihr zieht es dann, gut, viel von dem Dialog wird wahrscheinlich digital stattfinden, aber es ist eben nicht nur Matchmaking, sondern ein begleitendes Prozess. Richtig. Das scheint mir in der Tat auch viel Sinn zu machen. Jetzt mal zu dem Grund, warum wir reden. Du hast mich irgendwie auf LinkedIn angequatscht und hast gemeint, wir machen 4 Stunden Woche. Möchtest du darüber was hören? Und dann habe ich gesagt, ich mache so viel Stunden, nee, nicht 4 Stunden, sag ich schon, 4 Stunden Woche, siehst du, vier, doch, Vier vier Tage. Tage Woche, Entschuldigung, 4 Tage. Das Finalziel ist ja die 4 Stunden Woche von Tim Ferriss. Ein Buch, das hier rumsteht, das ich aber immer noch nicht gelesen habe, weil, ja, es hat Gründe. Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, also so ganz Generation Z seid ihr, glaube ich, nicht, ne, sondern eher so YZ-Mix wahrscheinlich in dem Fall. Wenn du das schon seit 5 Jahren machst. Aber die Generation Z hat ja so, gerade heute habe ich jetzt wieder so eine Headline gelesen, ja, so, ach, die wollen nur Avocado-Toast und irgendwas. Das war einfach so eine provokative Headline, ja, und Bällebad und Tischkicker und die Arbeit, naja, die machen wir von der Workation aus und so weiter. Erzähl doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Und ihr seid, glaube ich, im ersten, vorhin hast du gesagt, ihr seid im ersten Monat. Ja, erzähl doch mal, wie bisher Ja, die Erfahrungen sind. also erstmal glaube ich, gibt es einige Vorteile gegenüber der Gen Z, über die wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen kontrovers diskutieren Oh können. ja, oh ja, das machen wir. Um aber auf deine Frage zurückzukommen, wir sind eine Mischung tatsächlich. Ich glaube, wir sind, also ich bin selbst 29, meine beiden Mitgründer sind auch Ende 20, der andere Anfang 30. Unser Team, ich hatte es gesagt, wir haben rund 30 Mitarbeitende. Wir sind, glaube ich, im Schnitt im Team auch um die Ende 20, Anfang 30. Wir haben ein paar ältere Kolleginnen und Kollegen dabei, haben ein paar jüngere Kolleginnen und Kollegen dabei, aber das ist so der Schnitt. Das heißt, das ist jetzt nicht rein Gen Z. Wir stehen ja nach außen hin für Innovation mit den Innovationsprojekten, die wir machen. Und wir wollen Innovation nicht nur nach außen leben, sondern irgendwo auch nach innen. Ja, und stellen uns auch regelmäßig die Frage, wie können wir ein innovativer Arbeitgeber sein? Wie können wir das bleiben? Verschiedene Sachen vertestet, verprobt in den letzten Jahren. Und das Thema Vier-Tage-Woche habe ich persönlich das erste Mal wirklich, oder ich mich persönlich das erste Mal intensiver mit beschäftigt, Anfang letzten Jahres, ja, wo ich verschiedene Berichte, Postings auf LinkedIn gar nicht so sehr aus Deutschland, sondern eher aus dem europäischen Ausland und aus den USA irgendwie mitbekommen habe, dass es da erste Unternehmen gibt, die das testen. Und dann habe ich Mitte letzten Jahres das mal auf den Tisch gebracht bei meinen Mitgründern und mir und habe gesagt, hey, wie stehen wir denn dazu? Stichwort innovative Arbeitgeber, New Work, ist das was, was wir uns vorstellen können? Und dann haben wir gesagt, ja, klingt erstmal spannend. Wir haben, wie es häufig ist bei Startups, die keine Investoren haben, wir sind also komplett eigenfinanziert, dementsprechend sehr stark immer an der kapazitären Grenze, wo wir uns bewegen. Ja, Aber natürlich. etwas freier in den Entscheidungen, ne? Aber etwas frei in der Entscheidung, Fluch und Segen zugleich, aber absolut richtig. Haben wir uns die Frage gestellt, wären wir denn überhaupt in der Lage, kapazitär alles abzubilden, die Projekte, die Kunden, die wir haben, und sind damit, haben das erstmal so ein bisschen verworfen, nicht verworfen, aber auf on hold gesetzt, dieses Thema. Und dann kam aus den UK Ende letzten Jahres eine sehr große Studie auf, wo irgendwie weit über 50 Unternehmen, auch ähnlich groß wie wir, über 6 Monate die Vier-Tage-Woche getestet haben und das Ganze wissenschaftlich begleitet wurde. Und die Ergebnisse auf zwei Ebenen, Mitarbeitendenzufriedenheit und Performance, erstaunlich positiv waren. Ja, also über 80% der Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall weiterführen, die Vier-Tage-Woche. Dann haben wir gesagt, gut, wir müssen uns vielleicht sogar mit unserem eigenen Anspruch intensiver damit beschäftigen. Und haben uns Anfang diesen Jahres, mein Co-Geschäftsführer und ich, gemeinsam mit unserer People-Managerin hingesetzt, einen Tagesworkshop gemacht und das wirklich mal von allen Seiten beleuchtet. Was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, was könnten Vorbehalte sein von Kunden, aber auch innen aus dem Team, und haben dann die Entscheidung getroffen, wir starten einen Piloten Mitte des Jahres, 3 Monate lang, wo wir das verproben und nehmen uns aber bewusst vorher 6 Monate Vorbereitungszeit, um das wirklich zu durchdenken, und zwar nicht alleine, sondern mit dem Team. Um ganz offen über Vorbehalte, Ängste, Sorgen zu sprechen, weil wir schon die Vermutung hatten, dass es natürlich erstmal auf Zuspruch trifft, aber bestimmt einzelne Personen auch Sorge haben, dass sie ihr Arbeitspensum nicht mehr schaffen, dass sie zu viel auf dem Tisch haben, dass sie damit überfordert sind, und dass wir das erstmal adressieren und gemeinsam einen sinnvollen Modus finden. Dann haben wir das im Februar, März, glaube ich, dem Team kommuniziert, dass wir das starten im Juli, den Piloten, und haben seitdem die Zeit genutzt, um uns intern wirklich darauf vorzubereiten, haben viele Einzelgespräche geführt mit den Verantwortlichen in den einzelnen Departments, mit jedem Mitarbeiter, mit jeder Mitarbeiterin, haben uns ausgetauscht mit anderen Unternehmen, die das schon eingeführt haben, haben uns Studien angeschaut und haben uns jetzt für einen Modus entschieden, den wir im 1. Juli dann gestartet haben, Jetzt der bin ich jetzt. gespannt, wie ihr es genau macht, weil da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Absolut richtig. Und der Pilot läuft jetzt bis Ende September. Wie wir das angehen, wie unser Modus aussieht, ist der folgende. Wir arbeiten von Montag bis Donnerstag, ohne dass wir erwarten, dass mehr Stunden je Tag gearbeitet werden. Das soll also nicht einfach nur eine Ja, es gab irgendwelche Verlagerung sein. Stadtwerke, ne, die haben gesagt, wir machen jetzt 4 Tage Woche, ihr müsst einfach eure 37,5 Stunden An an 4 Tagen fünf machen. Ja. An 4 Tagen unterbringen. Da habe ich dann gedacht, geht's noch? Ja, Also, das ist dann keine ja. 4 Tage Woche. Genau, also keine, also anders. Es soll eine Reduktion der Arbeitszeit sein, es soll nicht einfach nur eine Verlagerung der Arbeitszeit sein, Montag bis Donnerstag, wie vorher auch soll gearbeitet werden. Freitag haben alle frei, ja, wo nicht gearbeitet wird. Das heißt, das ist erstmal der Modus Montag bis Donnerstag. Und wir haben eine gleichbleibende Bezahlung. Das heißt, 100% Lohn, 80% Arbeitszeit ist der Grundmodus, auf den wir uns geeinigt haben. Wir haben das schon im Vorfeld mit Kunden kommuniziert, gerade mit denen, wo jetzt auch Projekte anstehen, die im Q3 laufen, und haben ganz transparent auch mit dem Team gesagt, wir tracken das jetzt über die 3 Monate. Wir schauen uns verschiedene Performance-KPIs an, wir schauen uns die Mitarbeitendenzufriedenheit davor, währenddessen und danach an und treffen dann im Oktober eine Entscheidung, ob und vor allem in welcher Form wir es vielleicht auch dauerhaft einführen. Und da befinden wir uns jetzt gerade mittendrin. Also ich fand es eben auch interessant, sowohl diese Studie aus England als auch vorher gab es ja Berichte. Also das erste Mal habe ich das sicher präpandemisch gehört und da aber im Bereich von so Leuten, glaube ich, aus den USA, die so im Bereich Investing und so weiter unterwegs waren oder die in sehr kleinen Teams, ich glaube, der eine mit seiner Frau und vielleicht 3 Leuten zusammen oder so. Also es waren wirklich sehr, sehr kleine Teams und die haben gesagt, so, wir machen jetzt 4 Tage Woche. Wie viele Stunden diese 4 Tage dann hatten, weiß man dann zwar auch nicht, aber auch das kann ja ein Effekt sein. Und dann das nächste, was ich glaube ich mitgekriegt habe, war Microsoft Japan. Ich weiß nicht, ob du da auch drauf gestoßen bist. Und da hieß es eben keine Performance einbußen oder bessere Performance. Und dann, also ich habe da jetzt kein Projekt draus gemacht wie ihr, sondern ich habe dann einfach mal rumgeguckt, ob ich in irgendeinem dieser Artikel finde, wie sie diese Performance gemessen haben. Ich Gab's weiß es nichts? nicht. Nein. Ja, ich vermute, dass Microsoft Japan, dann, wenn das hier irgendjemand hört, das besser weiß, dass es im Wesentlichen eine Vertriebsorganisation ist, also Ja. dass die nicht entwickeln oder so, weil das wissen wir auch seit Elon Musk, dass Zeilen Code pro Tag oder so nicht unbedingt ein guter Maßstab für Produktivität ist, sondern dass die einfach gemessen haben, wie viel Umsatz haben wir gemacht. Ja. Und entweder ist es nicht schlechter geworden oder besser geworden. Die Engländer, weißt du, wie die Engländer die Performance gemessen haben? Naja, es waren ja viele Unternehmen und ich glaube, es ist immer schwierig, Pauschal-Performance zu messen. Ne? Klar kannst du dir die offensichtliche KPIs anschauen, wie irgendwie Umsatz oder absolvierte Projekte, verschickte Mails, durchgeführte Meetings, weiß ich nicht. Ich glaube, es wurde in der UK-Studie, wurde es individuell je Unternehmen, wurde sich angeschaut, was sind denn die relevanten KPIs, was sind die relevanten Zahlen, wodurch Performance gemessen werden kann. Dann wurde das auf also individuell auf Unternehmensebene quasi gemessen. Ich kann dir aber gerne erzählen, wie wir es angehen. Ja, erzähl mal, genau. Also wir wenn wir Umsatz messen würden, wie viel Umsatz wir jetzt reinholen in einem Quartal, dann wäre das nicht repräsentativ, weil dafür ist unser Projektgeschäft zu weit im Voraus und Ginge Projekte mir dauern genauso, ne? Also wenn ich das jetzt machen würde, das ist vollkommen crazy, das sagt welches nicht viel Quartal aus. das ist und so weiter. Ja, jetzt ist Sommerquartal, weiß man nicht, ne? Und so Gerade weiter. Q3, ne, da hast du den Juli, da hast du den August. Wir arbeiten ja vor allem mit großen Konzernen. Da sind viele unserer Kunden auch im Urlaub, da jetzt Performance über Umsatz oder durchgeführte Telefonate, Meetings mit Kunden zu messen, ergibt wenig Sinn. Wir schauen uns tatsächlich Performance nicht auf Unternehmensebene so sehr an, sondern auf Department-Ebene. Das heißt, wir haben ganz normale Departments wie Marketing, wie Projektmanagement, wie Business Development und haben dort unterschiedliche individuelle KPIs, die man messen kann. Ja, genau die schauen wir uns im Vergleich zum Vorjahr, also zu Q3 2022, aber auch im Vergleich zu dem Vorquartal, also Q2 2023 an, und messen dort, wie sich das entwickelt, aber unter dem Vorbehalt, das möchte ich betonen, dass das natürlich letztendlich auch keine empirische Aussage zulässt nach 3 Monaten. Bricht die Performance jetzt wahnsinnig ein? Steigt sie über die bisherigen Benchmarks hinaus oder bleibt sie irgendwie gleich? Es gibt eine Indikation, ja, und die ist uns auch wichtig. Ich glaube, ob es performance-seitig wirklich funktioniert, wird man nach 3 Monaten nicht abschließend beurteilen können. Aber es ist ja eben nicht nur die Performance, die wir uns anschauen. Das ist auch die Zufriedenheit, es ist die Auslastung, es ist auch das Thema Mental Health, was wir damit ja adressieren wollen. Und deswegen haben wir sowohl auf der Performance-Ebene abteilungsspezifische KPIs, die wir messen, aber auch auf der gesamten Unternehmensebene Dinge wie Zufriedenheit, Mental Health, wo wir verschiedene Systeme haben, wodurch wir das tracken, umfragen, einzelne Gespräche quantitativ und qualitativ und dann eben nach 3 Monaten zumindest eine Indikation zu haben, ob wir es weiter fortführen. Wie trackt ihr Mental Health? Ja, wir haben zum einen Umfragen, die wir unternehmensweit machen, die wir vor Start der 4-Tage-Woche gemacht haben, die wir jetzt in regelmäßigen Abständen während der 4-Tage-Woche machen und dann zum Abschluss des Piloten Ende September nochmal eine größere Umfrage mit verschiedenen Fragen, die wir dort adressieren, rund um auch beispielsweise Freizeitgestaltung. Habe ich das Gefühl in dem Piloten, dass ich jetzt mehr Zeit für Freizeit habe oder vielleicht auch weniger? Habe ich das Gefühl, dass ich an 3 Tagen Wochenende besser abschalten kann als an 2? Das sind Fragen, die wir da stellen. Und dann führt gerade Julia, unsere People Managerin, auch viele individuelle Gespräche, wo man ja bekanntlich nochmal auf eine persönlichere Ebene kommt, um auch qualitativ und nicht nur über die Zahlen, die wir in den Umfragen haben, festzustellen, wie sich das auswirkt auf den einzelnen Menschen letztendlich. Das ist das Schöne bei uns. Wir sind ja nur 30 Personen, da kann man das sehr individuell gestalten, um dann, wie gesagt, da einen gesamten, einen holistischen Eindruck zu kriegen. Und das habt ihr im Wesentlichen selber entwickelt, also in Dialog mit jetzt anderen, die sowas schon gemacht haben, oder habt ihr euch da nochmal separate Beratung geholt? Sowohl als auch. Es gibt eine NGO, die nennt sich 4-Day-Week Global. Die stehen für die 4-Tage-Woche und sind eine globale NGO. Die geben ein bisschen was an Guidance, Materialien, Unterlagen an die Hand, woran wir uns orientiert haben. Das haben wir kombiniert mit Gesprächen anderer Unternehmen, die es schon eingeführt haben. Und dann haben wir das angepasst auf unsere individuelle Situation. Ja, das heißt, das war eine Kombination aus diesen verschiedenen Dingen. Ja. Ja, es ist spannend, weil ich habe ja so ein Gespräch, ich glaube, das war pandemiebegleitend, mit einem Unternehmer hier aus der Gegend geführt. Der hatte natürlich deutlich weniger Leute auf der anderen Seite, hatte eine Werbeagentur. Leider hat er dann zum 1. April 22, glaube ich, einfach gesagt, so, ja, also ungefähr nach einem Jahr, ein Jahr später, hat er gesagt, es tun sich neue Wege auf, Laden ist zu. Und seitdem habe ich auch nichts mehr von ihm gehört. Ich habe ihm, wie ich das so tue, alles Gute zum Geburtstag gewünscht und so, aber es kam auch nichts zurück. Oder ich habe auch mal gefragt, hey, wie geht's dir oder so. Ja, man weiß ja auch Pandemie, parallel nicht, was da sonst vielleicht noch alles passiert ist. Aber ich hab leider überhaupt keinen Indikator, ob es daran liegt. Ich glaube, da war auch an, ich glaube, ich müsste jetzt mein Gespräch nochmal hören, ob da auch das als Probephase gedacht war oder als finale Einführung. Die haben es genauso gemacht. Die haben auch den Freitag gestrichen. Ja. Es wäre ja rein theoretisch denkbar, dass alle, also dass von Montag bis Freitag gearbeitet wird und jeder sich entweder seinen Tag aussucht oder rein theoretisch natürlich einfach die 20% kürzt, ne, wäre ja auch denkbar. Modell. Wer da sagt, ich möchte lieber jeden Tag hier sein oder irgendwas anderes macht, ne, seinen Urlaub verlängert oder ja, es ist ja nicht auszuschließen, dass es da verschiedene Erholungstypen gibt, ne? Die einen, für die einen ist es Wochenende Erholung, für die anderen Stress. Man weiß es nicht. Wobei ich denke, allein jetzt freitags morgens vielleicht einkaufen zu gehen. Lass uns das doch mal auf die persönliche Ebene runterbrechen. Also, nee, eine Frage fällt mir noch ein, die strukturierte Art und dann gehen wir mal aufs Persönliche. Macht ihr am Freitag die Mail-Server zu oder wie verhindert ihr, dass die Leute heimlich irgendwie Mails checken, To-Do-Listen abarbeiten, sozusagen freitags heimlich Homeoffice machen? Naja, also ich glaube, in allererster Linie ist es, wollen wir unser Team zu nichts zwingen, sondern es ist ein Angebot und es ist ein Transformationsprozess bei uns. Ja, das bedeutet, wir haben uns ist natürlich bewusst, dass es Fälle gibt, gerade jetzt in den ersten Wochen und Monaten der Umstellung, dass es Fälle gibt, wo mal jemand aus dem Team freitags noch einen Anruf kriegt oder noch mal eine Mail beantworten muss. Oder ganz jüngstes Beispiel, letzte Woche Freitag war eine Veranstaltung mit einem Kunden, die haben wir vor einem halben Jahr geplant, jetzt auf den Freitag, da waren dann 100 Personen eingeladen. Da kannst du dann irgendwie nicht sagen, ja, übrigens, wir arbeiten jetzt freitags nicht mehr. Viel Erfolg bei der Veranstaltung, lieber Kunde. Du hast uns zwar dafür bezahlt, die zu organisieren, aber wir sind leider nicht da, weil wir arbeiten freitags nicht mehr. Das heißt, in dieser Übergangsphase, ne, gibt es Ausnahmefälle, wo wir niemanden zwingen, nicht zu arbeiten. Was wir machen ist, wir haben freitags standardmäßig eine Abwesenheitsnotiz für alle drin, in der Signatur, wo wir auch ganz offen und transparent auf die 4-Tage-Woche und die Gründe dessen hinweisen. Haben auch auf unserer Webseite so eine Art FAQ-Dokument hinterlegt, wo wir auch nochmal tiefergehend begründen, warum wir das machen oder in welcher Form. Sind sehr eng mit unseren Führungskräften in den einzelnen Teams dran, uns anzuschauen, was in Ausnahmefällen passiert und warum das passiert und wie man vielleicht in Zukunft auch verhindern kann, dass diese Ausnahmefälle freitags zutreffen. Wir sind jetzt in der 4. Woche, in den ersten 3 Wochen haben wir sehr wenig nur erlebt, dass Leute freitags dann trotzdem Mails verschickt haben, dass über die E-Mail-Server irgendwas passiert ist. Aber wenn jemand das Gefühl hat, ich muss noch 3 Mails verschicken und dann macht jemand am Donnerstag lieber mal um 16 Uhr Feierabend, weil man irgendwie mit der Partnerin oder mit dem Partner mal früher essen gehen will oder noch irgendwie was unternehmen möchte, um dann freitags diese 3 Mails irgendwie nochmal entspannt vormittags zu verschicken. Zwingen wir die Person nicht dazu, das nicht zu tun oder schließen oder löschen freitags den E-Mail-Server oder machen den dicht oder so, sondern stattdessen ist es ein Angebot und das wird bisher sehr, sehr gut angenommen. Was machst du freitags? Ja, auch ich hatte jetzt 3 Freitage, wo ich mir die Frage stellen konnte. Ich bin mit meinen beiden Mitgründern jetzt 5, 6 Jahre in der Keeper drin. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß bis heute und erfüllt mich. Und jetzt habe ich die Chance, mich freitags vielleicht nochmal damit zu beschäftigen, was man sonst noch so nebenbei aufbauen kann. Ja, ich bin jemand, mir macht vor allem Spaß, neue Dinge zu erschaffen, neue Sachen aufzubauen, die irgendwie einen positiven Impact auf andere haben. Und da so ein bisschen Abwechslung zu haben, und mal drüber nachzudenken, was gibt es denn sonst noch, und was kann man denn vielleicht noch so nebenbei erschaffen und aufbauen. Da haben mein Co-Geschäftsführer Nico und ich jetzt ein bisschen Zeit reingesteckt. Aber ansonsten so die Dinge, für die man sonst keine Zeit hat unter der Woche. Ich bin mal entspannt freitags vormittags zum Sport gegangen und nicht wie sonst unter der Woche morgens um 6, ja, vor der Arbeit. Ich bin einkaufen gegangen, ich bin länger mit meinem Hund spazieren gegangen. Ich habe einen Wochenendtrip mit meiner Partnerin gemacht, wo wir dann schon freitags morgens und nicht erst freitags abends losgefahren sind. Es ist für den Kopf einfach, ja, es macht den Kopf ein bisschen frei und es entspannt. So habe ich es bisher wahrgenommen. Also nicht nur, also wenn Arbeit, dann an was anderem, anders Genau gesagt. so sieht es aus. Ja. Ja, vielleicht so ein bisschen Generation Z. Ich habe ja als Vorbereitung, normal bereite ich mich jetzt nicht groß vor. Ich habe natürlich mal kurz auf eure Firmenseite geguckt, habe da schon gesehen, worum es geht. Und bin dann, weil ich deinen Namen gegoogelt habe, auf deinen TED-Talk bei der Uni Göttingen. Wann ist der? Jahre. Weiß nicht, hat der ein Datum? Haben die Dinger ein Datum? Irgendwie November 21 habe ich Datum. den gehalten, glaube ich. November 21. wo du so ein bisschen, also jetzt nicht das, was wir jetzt gerade besprochen haben, skizzierst, sondern schon recht heavy anfängst, dass du sagst, ja, wie geht's denn mit der Zukunft? Und wenn einer die Zukunft bauen muss, dann die Jungen. Und die sind alle so digital und haben alle so viel Ahnung, und kennen sich, ich habe es mir gemerkt, mit den Tools aus und noch irgendwas. mit den Tools aus und hast du es noch im Kopf? Bringen ein neues Mindset mit und haben Ja, dementsprechend genau, ein Tools und besseres Mindset. Leben. Mindset ist gerade mein Lieblingswort. Ich habe das Buch, ich weiß gar nicht, wo es ist. Ich wollte es jetzt wirklich mal lesen. Aber ich habe in der Tat, da sind wir uns, glaube ich, einig, das Gefühl, dass am Mindset gerade viel hängt, weil man ganz viele Dinge hört, die sich im Endeffekt immer in dieses haben wir noch nie so gemacht, ja, haben wir immer schon anders gemacht, übersetzt. Und ich glaube, da sind wir uns einig über die Generationen hinweg, dass das nicht mehr funktioniert, ja, diese Denkweise. Ich schmeiß dir mal also ich habe bin auch schon ein paar Mal irgendwie sogar von irgendwelchen Presseagenturen interviewt worden, weil ich mal abfällige Dinge über nicht genau, wie hieß es da? Digital Natives, genau. Das hieß ja früher Digital Natives. Also das ist sowohl Y als auch Z geschrieben habe. Und ich habe immer gesagt, Digital Natives sind die Leute, die das Internet so kennen, wie es momentan ist. Und denen sozusagen ein gewisser historischer Blick auf diese Tools oder diese Interaktionsweisen fehlt, als auch, dass sie vielleicht manche Zusammenhänge nicht ziehen. Also, oder ja. Also sie betrachten Dinge als neu, die nicht wirklich neu sind. Ja, also man kann ja sagen, im Prinzip lässt sich Slack oder Discord auch durch einen IRC-Server ersetzen. Ja, und Internet Relay Chat ist halt was die meisten nicht kennen. Ne? Was die meisten nicht kennen. Treiben sich heute vielleicht noch ein paar Techies rum, aber ansonsten ist es eigentlich nicht bekannt, dass es das halt in den 80er Jahren auch schon gab. Ja. Und also ich sage dann immer, ja, und dann finde ich auch, also ich glaube, bei dem Mindset hast du recht, wobei natürlich unser aller Mindset immer von Familie, Herkunft, Umfeld und so weiter, Schule, Freizeit bestimmt ist. Bei den Tools bin ich mir auch wieder nicht so sicher. Weil, also mein Lieblingsspruch ist gerade, a fool with a tool is still a fool, ja. Also das heißt, nicht jedes Werkzeug bringt automatisch die Best Practices mit. Die Anleitung gelegentlich schon, aber bringt noch nicht die Best Practices mit. Ja. Ja, bloß weil ich E-Mail habe, bin ich noch kein guter E-Mail-Schreiber, bloß weil ich ein Slack oder sowas habe. Ja, irgendwie habe ich dann Leuten Slack nahegebracht. Dann haben die wegen jedem Ding haben die einen eigenen Kanal aufgemacht, ja, anstatt sich mal zu überlegen, in welchen Kanal könnte das denn passen, ja. Und dann haben die gesagt, ja, ich habe mich aber anders gefühlt. Und dann, wo ich dann denke, ja, aber das ist nicht der Punkt, oder so. Also, aber da würde mich natürlich interessieren, welche Erfahrung du vielleicht auch mit euren Mitarbeitern in verschiedenen. Also ich glaube auch, dass es keine Altersfrage ist. Da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Ja. Aber welche Erfahrung machst du da? Also wie unterscheiden sich da die Leute und ist das wirklich altersabhängig? Es kann natürlich sein, dass er nur die in Anführungszeichen richtigen Leute einstellt. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es so an Digitalkompetenz in allen Altersstufen da manchmal Differenzen gibt. Würde ich gar nicht bestreiten, um ein bisschen auszuholen. Ich bin ja selber nicht Teil der Gen Z, zumindest wenn man sich jetzt das reine Alter anschaut, ne? 93er Jahrgang, ich glaube, damit bin ich irgendwie Gen Y, was das Thema angeht. Und ich bin auch kein Generationenforscher. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht meine Aussagen auf wissenschaftliche Erkenntnisse stützen, wie sich irgendwie die Generationen unterscheiden, und möchte auch ungern pauschalisieren. Fakt ist aber, ich habe jetzt 5 Jahre lang mit wahnsinnig vielen jungen Menschen, die der Generation Z angehören, zusammengearbeitet, und zwar sowohl in meinem Team, bei meinen angestellten Mitarbeitern, als auch bei knapp 20.000 jungen Menschen, die auf unserer Plattform registriert sind und die wir begleiten, in den Projekten an neuen Ideen zu arbeiten. Und ich glaube, was tatsächlich der Unterschied ist, sind 3 Dinge. Das eine, und das hattest du schon angesprochen, ist die Perspektive. Man könnte Mindset sagen. Ich glaube aber, ich würde es lieber als neue Perspektiven beschreiben, weil Fakt ist, wenn man sich anschaut, wie die Welt gesteuert wird und wo häufig neue Innovationen herkamen in der Vergangenheit, dann sind es große Unternehmen, dann sind es vielleicht teilweise auch politische Institutionen. Auch darüber lässt sich vielleicht streiten. Und da sind Leute auf den Positionen, die entscheiden über neue Innovationen, die häufig, und das kriege ich auch mit, wenn ich mit großen Unternehmen arbeite, die Perspektive mitbringen, das haben wir schon immer so gemacht, das hat schon immer so funktioniert, warum sollten wir denn irgendwas ändern? Die junge Generation bringt nach meiner Erfahrung einfach eine Perspektive mit, dass die wahnsinnig offen für Neues sind, dass sie neue Dinge gestalten wollen, dass sie neue Dinge erschaffen wollen. Und damit kann ich mich sehr stark identifizieren. Und ich glaube, das ist ein Pluspunkt, dort auch unterschiedlichste Generationen zusammenzubringen und aus den verschiedenen Perspektiven den großen Erfahrungsschatz der etablierteren Generation und den vielleicht unvoreingenommenen Perspektiven der jüngeren Generation das Beste aus zwei Welten rauszuholen. Ja, ich glaube, da sollte man nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern gemeinschaftlich, wo Synergien entstehen können. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt, ich gebe dir total recht. Ich finde den Spruch ganz schön: A fool with a tool is still a fool. Das stimmt, ja. Ne? Also. Fakt ist aber auch, dass es noch nie so leichten Zugang gab für unterschiedlichste Generationen zu A, Informationen und zu B, Möglichkeiten, neue Ideen in die Tat umzusetzen. Ja, und das nicht erst nur seit der Einführung von ChatGPT, wo ich sagen kann, hey, das und das ist meine Geschäftsidee, schreib mir doch mal schnell einen Businessplan runter oder baue mir doch mal schnell einen Code, den ich dann irgendwie überführen kann, damit ich einen Prototypen habe und den vertesten kann. Also ich glaube schon, dass der Vorteil der jetzt heranwachsenden Generationen, die jetzt vielleicht irgendwas zwischen 16 und 25 sind, der Vorteil ist, dass sie im Gegensatz zu vor 20, 30 Jahren einen deutlich schnelleren Zugang zu Informationen haben und es leichter haben, Ideen zu verproben und zu vertesten, um sie dann in die Tat umzusetzen, wenn sie funktionieren. Ja? Und ich glaube, dieser Zugang, der ist nicht zu unterschätzen, weil natürlich bedeutet ein reiner Zugang zu Informationen, zu Tools, zu digitalen Werkzeugen nicht, dass man auch weiß, wie man sie anwenden kann. Aber Fakt ist, dass es durchaus Leute in der Generation gibt, die auch wissen, wie man diesen Zugang zu Möglichkeiten auch verwenden kann. Und ich glaube, der war vorher in der Form noch nicht so da. Und mein dritter und letzter Punkt ist, dass ich merke, was diese Generation antreibt, ist vielleicht eben nicht mehr der Wunsch, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Geld zu verdienen oder der Wunsch, bei einem großen Konzern als Arbeitnehmer sich anstellen zu lassen und 40, 45 Jahre lang einfach ein sicheres, gutes Einkommen zu haben und nur diesen klassischen Weg zu gehen, wie man ihn vielleicht aus früheren Generationen kannte, sondern tatsächlich auch den Wunsch, sinnhaft und sinngetrieben Veränderungen voranzutreiben. Und dann kann man natürlich sagen, dass das zu idealistische Denken auch nicht gut ist und auch nicht zwangsläufig zu Innovationen führt. Darüber lässt sich mit Sicherheit streiten. Und da bin ich manchmal auch zwiegespalten. Aber aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn man hinter etwas steht und etwas aufbauen möchte, weil man daran glaubt, nicht nur, weil man daran glaubt, damit viel Geld verdienen zu können, weil man auch daran glaubt, dass man damit Veränderungen anstoßen kann, die Gesellschaft weiterentwickeln kann, zu mehr Nachhaltigkeit, zu mehr Klimaschutz beitragen kann, dann hat eine Idee eine deutlich größere Chance, in der Innovation sich zu entwickeln. Und ich glaube, da hat die Generation Z einfach einen sehr, sehr starken Antrieb, weil sie mehr sinngetrieben sind und vielleicht weniger nur das große Geld oder ganz, ganz viel Sicherheit für sich irgendwie eben erreichen wollen. Ja, spannend. Also das ist ja immer genau das Problem. Ich sage immer, Ideen sind billig, ja, die auf die Straße zu kriegen. Also wenn einer sagt, ja, ich habe eine Idee, sage ich, habe jeden Tag mindestens drei davon. Ja, also gar kein Problem. Ja, Ideen. Gestern, wir machen Literaturzeitschriften. Da meinte gestern jemand, Mensch, geh doch damit auf Instagram. Dann sage ich, wann? Ja, also es ist ein Non-Profit-Projekt. Ja, das heißt, jede Stunde, die ich dafür irgendwas mache, die spare ich mir sozusagen von meiner Arbeit eigentlich ab. Ne? Also die ist verhältnismäßig teuer, weil ich dann, also klar, wenn ich hier sitze, ja, dann sitze ich hier 10 Stunden. Wenn ich eine Stunde was anderes mache, ist auch eine Stunde, in der ich nichts für mein Business mache. Und dann sage ich, ja, Mann, jetzt überlege ich natürlich, mache ich jetzt einen Instagram-Account? Was mache ich da? Warum mache ich das? Ja, also ja, muss man schauen. Aber wie gesagt, Ideen zu haben, ist das eine, die auf die Straße zu bringen, ist das andere. Und das finde ich Absolut. natürlich bei euch ganz spannend, dass ihr genau daran arbeitet und nicht 4 Tage Woche macht, weil ihr länger Tischkicker spielen wollt oder im Bällebad. Habt ihr einen Tischkicker? Wir haben keinen Tischkicker, nee, wir Gab haben keinen tatsächlich, Tischkicker. nee, Und Wir haben auch eine kein Bällebad. Tischtennisplatte. Wir haben eine Tischtennisplatte. Das gehört Okay, auch zur Wahrheit Tischtennis ist auch nicht dazu. schlecht, ja. Die wurde seit, ich glaube, erst noch ein Mitbringsel aus dem alten Büro. Auch da haben wir sie schon nicht wirklich verwendet. Und die wurde hier, glaube ich, zweimal benutzt und steht seitdem einfach als umfunktionierter Meetingtisch in einem der Räume. Da werden Meetings dran dann durchgeführt. Aber nee, also dieses Startup-Klischee, Tischkicker, Tischfußball, Bällebad und ganz viel Bier schon vor dem Feierabend. Ja, Oft nur sehr bedingt. Obstkorb ist auch wichtig. Der Obstkorb, den gibt es auch nicht bei uns. Den gab es mal vor Den drei, gab vier es Jahren. mal, okay, und dann ist alles vergammelt, oder? Dann sind wir ins Frankfurter Bahnhofsviertel gezogen mit dem Büro, mit dem Unternehmen, ein neues Büro. Und dann wurde uns von den Vermietern gesagt, wenn wir da Obst stehen lassen, dann kommen die Kakerlaken. Und dann haben wir es Okay. abgeschafft. Ja, Das genau. will man dann auch nicht. Das ist auch Das ein gutes möchte man nicht. Argument gegen Obstkörbe. Ein unerwartetes. Okay. Gibt es irgendwas total Spannendes oder Wichtiges, was du noch unterbringen möchtest? Ja, ich glaube, gerade was Startups angeht, und jetzt weiß ich gar nicht, ob ich uns noch als Startups bezeichnen wollen würde, aber ich glaube, was man lernt, wenn man so ein Unternehmen aufbaut, dann ist es, dass man, und das versuchen wir immer wieder zu tun, und wir merken, wie schwer ihm das fällt mit der Zeit, dass man immer wieder mutige Entscheidungen treffen sollte, die vielleicht nicht der Norm entsprechen. Und wir arbeiten ja, ich habe das mehrfach gesagt, mit sehr vielen, sehr großen Unternehmen, politischen Institutionen zusammen, und ich höre sehr häufig, ja, da sind aber unsere Führungskräfte, da ist aber der Vorstand, ist aber nicht mutig genug. Ja, und ich merke selbst bei uns, dass je mehr man sich aufbaut, je größer die Verantwortung wird, na, jetzt haben wir irgendwie 30 Leute, denen wir auch ein Gehalt zahlen jeden Monat, desto höher wird das Risiko bei gewissen Entscheidungen. Aber jetzt machen wir das ja ein paar Jahre, und wir haben festgestellt, immer wieder, dann, wenn wir mutige Entscheidungen getroffen haben, die Einschnitte bedeutet haben, die Transformationen angestoßen haben, bei uns im Kleinen, aber für andere Unternehmen vielleicht auch größer, dann hat sich das gelohnt. Ja? Und mein Appell, auch was jetzt das Learning aus der Vier-Tage-Woche angeht, aus den ersten Wochen, ist, dass es sich manchmal lohnt, mutig zu sein und mutiger, als man es vielleicht manchmal auch sein möchte. Dass man natürlich nicht blind sein sollte, und auch mutige Entscheidungen bedeuten, dass man sie durchdenkt und dass man abwägt. Aber dass mutige Entscheidungen häufig zu neuen Innovationen führen. Und Innovationen sind ja das, was unsere Gesellschaft vorantreibt. Und Innovationen sind auch das, was wir in Zukunft brauchen werden, wenn wir uns die Herausforderungen anschauen, die so anstehen. Und deshalb möchte ich für mehr Mut und für mehr mutige Entscheidungen appellieren. Da gibt es den muss ich mir mal merken, da gibt es so ein Zitat, das immer als zuerst, ich weiß gar nicht, ist das Mahatma Gandhi oder irgendjemand, der sagt, zuerst lachen sie über dich, dann kämpfen sie gegen dich, dann noch irgendwas und dann Ja. gewinnst du. Ja, Krieg's auch also nicht zusammen, aber ja. muss ich mal, also hier steht ein Gandhi-Zitat, ja, hier steht, über dem Bildschirm steht, ich will bei der Wahrheit bleiben, ich will mich keiner Ungerechtigkeit beugen, ich will frei sein von Furcht, das wäre, ja, wobei man sagt, man kann nur mutig sein, wenn man Angst hat, aber Furcht und Angst ist zweierlei. Ich will keine Gewalt anwenden und ich will in jedem zuerst das Gute sehen. Das steht hier überm Bildschirm. Das hat mir, als ich meinen ersten Tag als Lehrer hatte, hat mir das eine Nachbarin, die auch Lehrerin ist, auf so einer Karte war das drauf, eine Plastikkarte, wo die ist, weiß ich gar nicht. Aber ich habe es mir extra, ich hatte mir hier hingeklebt. Aber das andere Gandhi-Zitat, das muss ich mir auch mal merken. Ja. Also das passt gut zu unserem Mindset und zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich denke, vielen geht es bei der Vier-Tage-Woche so, das kann doch nie funktionieren, ja, und so weiter und so fort. Die ganzen Unternehmen, gerade habe ich heute die Headline gelesen, dass in großen Unternehmen noch Homeoffice gemacht wird. Daran habe ich dich jetzt gar nicht gefragt. Und dass es aber bei den KMUs schon massiv wieder alles zurückgebaut wird und dass die Das Leute alle glaube ich. wieder mit dem Auto durch die Gegend fahren, sozusagen. Ja. Wie macht ihr das, Homeoffice? Wir sind da schon tatsächlich vor Corona, vor der Pandemie, sehr flexibel gewesen immer. Das heißt, wenn du bei uns arbeitest, kannst du dir aussuchen, von wo du arbeiten möchtest. Unser Büro gibt genügend Platz her, dass auch jeder aus dem Team herkommen kann. Aber es ist komplett flexibel. Wir haben Leute, die sind fünf, mittlerweile nur noch 4 Tage die Woche im Büro. Wir haben Leute, die arbeiten nur aus dem Homeoffice. Wir hatten eine Mitarbeiterin, die ist jetzt kürzlich ein halbes Jahr durch Südeuropa mit einem Camper gereist und hat von dort gearbeitet. Wichtig ist, glaube ich, dass man auch das nicht blind macht, sondern dass man dafür Strukturen schafft und Prozesse, die das ermöglichen. Damit fahren wir aber sehr gut und gerade aus Arbeitgebersicht natürlich auch ein spannender Benefit, das anbieten zu können. Und das erweitert natürlich auch die Suche nach potenziellen neuen Mitarbeitenden, wenn du nicht nur in Frankfurt und Umgebung suchen musst, wo wir sitzen, sondern wir auch Leute aus NRW, aus Hamburg, aus München einstellen können und die nicht zwangsläufig nach Frankfurt ziehen müssen, um bei uns zu arbeiten. Da sind wir bis heute sehr flexibel, und das passt dann auch gut zum Modell der 4 Tage Woche. Ja, da seid ihr ja nahezu, seid ihr auf dem geraden Weg zum beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands wahrscheinlich. Die Kein Berufsauszeichnung Obstkorb, kam schon auf uns. aber 4 Tage Woche voll mobil. Genau. Ja, Justin, vielen, vielen Dank. Liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, ne, unterm YouTube-Video oder unterm Blogbeitrag ist Platz. Die Leute, die es als Podcast hören, müssen Justin Germery halt jetzt habe ich es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, oder? Nee, wieder richtig, Mensch. Ich hätte es mir nicht gemerkt. Bei LinkedIn finden. Ja. Und ihn da ansprechen, Ekipa, Ekipa, da findet ihr ihn. Und ja, vielen Dank, liebe Leute, lebt lange und in Frieden, möge der Saft mit euch sein. Bye bye.